Die Besitzer der Fox-Orgel bitte zur Bühne. Die Fox-Orgel ist defekt. Sie muss sofort von der Bühne. In der Veranstaltungsreihenfolge die Nummer 21. In der Veranstaltungsreihenfolge die Nummer 21, die Mystic Eyes aus Hannover. In der Veranstaltungsreihenfolge die Nummer 21, Mystic Eyes aus Hannover. Mit Jochen Bertram, Klarinette. Axel Kolatschny, 21 Jahre alt Student, Leadgitarre. Horst Hennel, Lehrling, Gitarre. Klaus-Dieter Hamann, Kaufmann, 19, Bass. Peter Henniges, Fotograf, 20, Schlagzeug. Gründungsjahr 1968, Stilrichtung Big City Blues. 4 Stücke, davon 1 als Eigenkomposition, ein Stück eine Eigenkomposition. Also die Mystic Eyes aus Hannover. Kissing, oh, your loving is loving. Kissing is kissing. Yes, before I met your baby, never knew what I would miss it. Oh, you love pretty baby. I got a soft from you. Thank you.